You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Ja, mein Name ist Pascal. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich bin immer Freund davon, die gute zuerst zu nennen. Also von daher, klar, die NBA-Season ist zurück. Oder beziehungsweise hat jetzt angefangen in Mitte dieser Woche. Ein paar, ja, durchaus sehr, sehr gute Spiele und spannend, punktereich, was auch immer. Gestern eine Defensivschlacht gehabt. Also im Grunde schon für jeden etwas dabei gewesen. Ja, Basketball ist wieder da. Dementsprechend geht's auch bei uns auf der Facebook-Seite weiter. Ja, jetzt auch in der Kooperation mit den GoToGuys, NBA Insight, Sideline Watch, NBA News Deutschland. Als starkes Bündnis, sage ich jetzt mal. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich denke, das ist auch für die, ja, für euch Fans, wie auch immer, für jeden Basketball-Fan im Grunde in Deutschland eine gute Sache. Und ja, die schlechte Nachricht ist, ich mache das jetzt heute hier alleine. Wir haben angekündigt, dass wir einen Fragen-Podcast raushauen, noch am Wochenende. Nun ist jetzt schon ja der gute Nachmittag erreicht am Sonntag. Und ja, naja, terminmäßig hat das jetzt heute nicht alles so gepasst, wie es angedacht gewesen ist. Deswegen, ohne lange jetzt drum herum zu reden, ich habe mir eure Fragen natürlich notiert. Ich habe mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht, wie es ja so üblich sein sollte bei einem Fragen-Podcast. Und ja, dementsprechend werden wir nach nochmal einer kurzen Ansage damit anfangen, beziehungsweise ich werde damit anfangen. Noch eine kurze Ansage zum letzten Pod. Ich habe mir den Big 3-3 nochmal angehört und diese ja spontane Philadelphia 76ers Thematik. Mir wurde das, also bei der Aufnahme war mir das nicht wirklich bewusst, wie hart sich das Ganze eigentlich anhört, was wir da gesagt haben. Man muss natürlich sagen, dass wir bei einer solchen Sache nicht wirklich, ja, Distanz wahren können zu solchen Thematiken, weil wir halt Fans sind. Wir sind keine bezahlten Journalisten. Wir sind halt, das ist halt eine Sache, die von Fans für Fans gemacht wird. Und ich kann aber durchaus verstehen, dass sich da einige Leute, die sich ja ein bisschen näher mit den Sixers auch beschäftigen, ja, ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben, als sie das so gehört haben, was wir da gesagt haben. Naja, also ich meine, wir sind nicht die Einzigen, die sowas von uns gegeben haben. Das soll die Fehler aber natürlich nicht entschuldigen. Im Grunde möchte ich mich ja ein Stück weit dafür entschuldigen, natürlich, dass wir weiß ich nicht, mit modernen Menschenhandel und menschenverachtend, in Anführungsstrichen, die die Sixers betitelt haben. Ich meine, Philly, machen wir uns nichts vor, da läuft nicht alles perfekt, um Gottes Willen, da läuft sogar ziemlich viel, meiner Meinung nach, auch schief. Aber es gibt, ja, also menschenverachtende Tendenzen gibt's da eigentlich nicht, wenn man sich das mal genauer anguckt. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr auf die Thematik ein, aber wenn man mal googelt, hier Lückricher, Barmute, Joel Embiids Vergangenheit, wo Joel Embiid vielleicht jetzt gewesen ist nach dem Tod seines Bruders, und mal die Personalie Pierre Jackson googelt. Also die Sixers sind schon durchaus, ja, ich sag mal, eine sehr soziale Franchise, kann man glaube ich so sagen, die ihre, das war auch von mir ein Satz, der definitiv nicht so hätte kommen sollen, also die nicht ihre, ja, ihre Talente, ihre Spieler als Waren ansehen, sondern halt wirklich auch als Menschen wahrnehmen. Also ich will mich einfach für diese Plattitüden so ein Stück weit entschuldigen, weil ja, nur weil es andere machen, heißt es nicht, dass es gleichzeitig auch richtig wird. Und wir wollen diese Meinung oder unsere emotionale Wahrnehmung der Geschehnisse da in Philadelphia natürlich nicht als Wahrheit verkaufen. Und das kam halt so rüber. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das nimmt uns jetzt keiner übel. Wir sind durchaus, ja, oder ich bin, ich denke die anderen auch, lernfähig. Und dementsprechend, ja, werden wir in Zukunft darauf achten, dass wir vielleicht weniger mit Plattitüden ja, uns bewerfen bei so einer Diskussion. Allerdings ist die ja auch relativ spontan entstanden. Ja, das war im Grunde der Nachtrag, den ich nochmal so zum letzten Pott machen wollte, was mir auch am Herzen lag, ein Stück weit. Und dann jetzt aber frisch ans Werk mit euren Fragen. Die erste Frage, Derrick Rose Verletzung. Wie sehr schädigt es ihn selber psychisch? Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich meine, viele, ja, Hobbypsychologen, sage ich jetzt mal, haben ja schon Derrick Rose seit Jahren im Grunde einen sehr soften Charakter nachgesagt. Wurde immer gesagt, er wird niemals der Alte werden, weil er einfach jetzt eine mentale Blockade hat. Und ich glaube, diese Leute, die sollten ihre Aussagen auf jeden Fall mal hinterfragen, weil das, was ich so gesehen habe, ist, dass Rose der Alte werden will, dass er auch aggressiv spielt, versucht auch so zu spielen. Und ja, also ich habe jetzt bei ihm nicht wirklich das Gefühl, dass er sich selbst bewusst Sorgen macht um eine weitere Verletzung. Natürlich, das wäre, denke ich mal, also es ist, denke ich mal, auch menschlich, dass er unterbewusst immer diese Gefahr mit sich herumschleppt, dass man umknickt, dass man vielleicht sich wieder irgendwas am Knie holt. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Den Fans und seinen Mitspielern wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ich meine, wenn man das mal sieht, sobald Rose zu Boden ging, das war ja Preseason, glaube ich, mal der Fall, oder irgendwie mal, ja, nicht ganz rund läuft, dann direkt Herzrasen und kurz mal Atemstillstand, weil das ist natürlich aufgrund seiner Historie so ein Schockmoment. Ja, aber wie gesagt, ich habe weder Psychologie studiert, noch bin ich irgendwie Hobbypsychologe und deswegen möchte ich mir das nicht anmaßen, da irgendwie groß zu urteilen, aber ich fände es absolut menschlich, wenn zumindest unterbewusst immer diese Angst da ist. Nicht nur bei Rose, auch bei Thibodeau, bei Reinsdorf, bei jedem einzelnen Bulls-Fan, dem kompletten Team, dem Coaching-Staff, wem auch immer. So, weil es ist einfach, Derrick Rose ist meiner Meinung nach der Schlüssel, der den Bulls, also ein fitter Derrick Rose, der den Bulls zu einem, ja, zur Meisterschaft fehlt. Oder zumindest der Schlüssel, der in die ja das Tor zu den NBA Finals öffnet, weil der Meinung bin ich einfach, wer die Bulls in den letzten 2 Jahren gesehen hat, wie gut die ohne, also wie die wirklich alles weggesteckt haben und wie gut die letztendlich waren, ja, der weiß im Grunde wahrscheinlich über die ja, Wichtigkeit von Derrick Rose. Und deswegen, ich glaube, jeder hat da so verspürt da irgendwie so schon unterbewussten Stress, aber wie gesagt, also mal locker bleiben. Ist ja jetzt auch nichts Wildes, ne? Muss man jetzt auch mal dabei sagen. Ja, von daher, Derrick Rose, ich glaube, der hat jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass er im Grunde nicht, ja, der Softie ist, der jede Entscheidung auf dem Basketballcourt zweimal rational überdenkt, bevor er dann letztendlich handelt. Ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, dass ihn das psychisch gerade jetzt so eine kleine Geschichte nicht wirklich mitnimmt. Nächste Frage, und das ist jetzt natürlich ein ganz spannendes Thema, ist auch wieder im Dunstkreis dieser Verletzungsthematik. OKC, wie wahrscheinlich ist es für die Franchise, den Heimvorteil für die Playoffs zu erreichen, nachdem sich auch jetzt Russell Westbrook verletzt hat? Und wir haben dazu noch eine Frage, die der Oliver uns gestellt hat. Schöne Grüße. Die Thunder oder den Thunder wird eine Bilanz von 15, nee, 5 zu 15 nach 20 Spielen vorausgesagt. Dann kommt Westbrook zurück, Pi mal Daumen, und dann noch, um noch auf 49 Siege zu kommen, welches letztes Jahr im Westen für die Playoffs gereicht hat, müsste man danach wirklich ja, auf Kacke hauen. Ich glaube, der Oliver hat das jetzt hier so ausgerechnet, dass man circa einen Rekord von 44-18 hinlegen müsste. Ja, und die Frage, die daraus resultiert, ist natürlich, ob das für die Thunder möglich ist. Und ja, weil das eine so ein bisschen auf dem anderen aufbaut, habe ich die jetzt mal so zusammengefasst. Ich sag mal so, also jetzt haben die Thunder schon einen Sieg gestern eingefahren. Ich habe das Spiel leider noch nicht nachscouten können, weil gestern ja wirklich 12 Spiele, glaube ich, gewesen sind und ich erstmal so, ja, ich wollte mir diese Defensivschlacht noch angucken zwischen Charlotte und Memphis. Dallas natürlich, ne, mit Anthony Davis gegen die Pelicans, meine ich. Und von daher, also ich habe ja den Boxscore so mit einem Auge verfolgt und ich fand das krass, wie die Thunder da losgelegt haben. Und ja, spielerische Klasse scheint ja auch da zu sein. Ich meine, Ibaka kann man wahrscheinlich in, weiß ich nicht, in den bei der Hälfte der NBA irgendwie in die Franchise werfen, in die jeweilige, und der wird wahrscheinlich da ja eine sehr, sehr viel größere Rolle spielen als bei den Thunder. Ja, also wie gesagt, auch ohne Westbrook und Durant, was natürlich schon ein absolutes Worst-Case-Szenario ist, ist immer noch irgendwo spielerische Klasse da. Und gut, jetzt haben sie ein Spiel gewonnen, deswegen habe ich so ein bisschen Problem mit der These, die der Olli hier zitiert hat von irgendjemand anderem, der da gesagt hat, 5 Spiele von den ersten 20 gewinnen die Thunder nur. Ich habe mir so den Spielplan mal angeguckt und da ist jetzt am Montag, warten halt die Nets, Home Opener. Die Nets kommen irgendwann dann nochmal nach Oklahoma City. Dann stehen die Kings noch auf dem Programm. Zweimal die Bucks, einmal die Pistons, die gestern auch, ja generell, kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen, nicht wirklich gut in Schuss sind. Die Knicks, zweimal die Jazz und Philadelphia. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, ja gut, ich glaube, 5 Siege ist sehr, sehr, sehr pessimistisch gedacht. Also ich kann mir schon eher vorstellen, dass es in Richtung 8 bis 10, wenn nicht sogar drüber geht, wenn wirklich alles super läuft. Ja, und dann, also um die Frage mal vom Oliver zu thematisieren jetzt hier, ist das für die Thunder möglich, die Playoffs zu erreichen? Da gehe ich zu 100% von aus, weil lass die Leute jetzt irgendwie da 10 Spiele von mir aus gewinnen, 8 Spiele gewinnen, ist mir vollkommen wurscht, dann muss er halt, weiß ich nicht, 42 Siege oder so in 62 Spielen, ist eine Hausnummer, sage ich ganz ehrlich, aber das schaffen die Thunder, weil also die werden nicht den Heimvorteil oder so, das ist ja die andere Frage, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es für einen Heimvorteil reicht, weil das müssten ja so circa 55 Siege dann werden, 56, wie auch immer. Das wird schon ziemlich, ziemlich hart. Also da muss wirklich dann alles funktionieren und Russell kommt ein bisschen früher zurück und KD muss die Verletzung absolut ohne jegliche Wehwehchen weggesteckt haben, dann also im Nachhinein noch. Aber die Thunder sind für mich auf dem Papier eigentlich das Team mit der besten Big Three der Liga und die sind für mich auch immer ein Team, den ich zutraue, von 20 Spielen 18 oder so zu gewinnen. Also von daher, es passt schon. Also ich meine, die können sich wirklich glücklich schätzen, dass sie, wie gesagt, hier sind 4 Spiele gegen Nets und Bucks. Dazu kommen noch 2 gegen die Jazz. Da sind wir schon bei 6. 1 gegen die Kings, 7, 8, Detroit, 9. Also die Hälfte haben sie wirklich gegen Teams, denen einen Sub-500-Record prognostiziert wurde. Und von daher, es passt. Ich mach mir da wirklich nicht so den Kopf wie viele anderen. Die Playoffs, klar, Siebter oder Achter wird es wohl letztendlich dann werden, wenn sie nicht ihre Conference gewinnen. Wo man ja auch sehen muss, erstmal, wie gut ist Portland jetzt wirklich? Bleiben die alle fit? Können die das überhaupt nochmal wiederholen, was sie im letzten Jahr geleistet haben? Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema. Thunder erreichen die Playoffs, Punkt. Also da müsste schon viel schief gehen. Und ja, Heimvorteil dann halt dementsprechend nicht, weil im Westen kann man sich eigentlich, wenn man um Heimvorteil mitspielt, keine mehr 2-monatige Phase oder so erlauben, wo man halt nur ja, 50% seiner Spiele gewinnt. Das ist halt, der Westen ist halt brutal. Das ist, ja. Gut. Ja, Kobe Bryant, der ist ja relativ gut in die Saison gestartet, so statistisch zumindest auf den ersten Blick. Und hier möchte jemand wissen, ob er seine Leistung über die Saison halten kann. Und davon gehe ich eigentlich aus, wenn ich ehrlich sein soll, weil solange er fit bleibt, was spricht dagegen? Also sagen wir mal ehrlich, wer soll es denn bei den Lakers sonst richten? Ich will überhaupt kein Lakers-Hater sein. Also ich freue mich auch immer, wenn zum Beispiel mal ein Hill ein gutes Spiel macht. weiß ich nicht, wenn Boozer öfters in einem Spiel Grund hat, seine Muskeln zu flexen, wenn Jeremy Lin ja so ein bisschen nochmal den Hauch von Insanity irgendwie aufs Parkett bringt. Aber seien wir ehrlich, also es ist defensiv wirklich eine absolute Katastrophe und offensiv ist es auch noch überhaupt nicht das Wahre. Also da kann man mich auch gerne korrigieren, aber Kobe hat den Ball in der Hand. Kobe wird das machen, was er für richtig hält. Kobe hat auch, glaube ich, sowas von freier Hand von Byron Scott, über dessen Coaching ich jetzt gar nicht anfangen will, irgendwie zu reden. Und von daher gehe ich fest, wirklich ganz fest davon aus, dass Kobe, wenn fit, 20 Punkte pro Spiel auflegen kann oder muss. Also ich sehe kein Szenario, in dem das nicht geschehen wird. Aktuell sind es ja sogar rund 25 Punkte pro Spiel. Ja, aber wie gesagt, die Lakers stinken leider bis zum Himmel. Das muss ich leider so sagen. Also einen schlechteren Saisonstart gab es noch nie. Die Gegner waren natürlich unfassbar hart. Aber da kann man nicht viel erwarten. Tut mir leid. Und wie gesagt, Kobe hat den Ball in der Hand. Kobe wird produzieren. Kobe hat freie Hand vom Coach. Wie das dann letztendlich mit den Effizienzwerten aussieht, die ja jetzt auch nicht gerade prickelnd sind, und ja, mit der generellen Teamchemie, ob man dann mal auch irgendwann Leute wie ein, ja, ich glaube, Lin ist noch nicht wirklich das Problem, aber vielleicht mal so ein Boozer nicht so ein bisschen grimmig werden oder vielleicht, ja, Nick Young halt nicht mehr in jeder Sekunde nur am Strahlen ist, wie so ein Strahlemann. Also das muss man dann halt sehen, aber auf dem Papier wird Kobe Leistung bringen und das habe ich vor der Saison gesagt, da bin ich auch noch sehr, sehr, sehr stark von überzeugt. Wir bleiben auf jeden Fall dann bei den Lakers. Ist die Verletzung von Julius Randle ein starker Verlust für eben selbiger? Da musste ich so ein bisschen überlegen. Also Randle, ich bin auf jeden Fall jemand, der recht viel von Randle hält. Also ich bescheinige ihm auf jeden Fall für sein Alter ein enormes Maß an Qualität. Er ist athletisch. Von daher diese ganzen ja, Baby Zach Randolph Vergleiche, nur weil er vielleicht, weiß ich nicht, eine ähnliche Frisur hat und sich im Low Post irgendwie auch zu Hause fühlt, Rebounds holt und ein Lefty ist. Ja, also er ist im Grunde, hab ich das Gefühl, ein besserer oder könnte ein besserer Zach Randolph sein. Ja, also wie gesagt, athletisch, Scoring, Rebounds. Aber ich habe mich ja schon auch des Öfteren darüber ausgelassen, dass die Lakers ihren ersten Lottery-Pick seit, weiß ich nicht, X Jahren auf eine Position setzen wollen oder gesetzt haben, in der sie dann im Nachhinein sogar noch, ja, nochmal aufgerüstet haben, im Grunde für nix. Muss man nicht verstehen. Vielleicht war das so der Gedanke, okay, wir lassen Kobe starten. Seine Usage Rate wird eh wieder höher sein als alles andere. Von daher, Randall kommt von der Bank, sieht viele Minuten ohne Kobe halt, ist unser Go-To-Guy in Anführungsstrichen. Ja, und kommt dann trotzdem irgendwie auf seine 25 Minuten pro Spiel, weil er dann halt auch im Schlussviertel dann oder in der Crunch-Time auf dem Feld steht. Aber ja, okay, es ist jetzt eh alles hypothetisch, weil Randle, haben wir alle gesehen, hat, glaube ich, 13 NBA-Minuten gespielt, hat er sich verletzt. Season-Ending-Injury, also die Saison ist vorbei. Und er hätte den Lakers meiner Meinung nach schon irgendwie in der zweiten Saisonhälfte helfen können, was jetzt so seinen Impact angeht. Also ich glaube, er wäre so ein typischer Spieler gewesen, der erstmal so ein bisschen sich im Schatten der ja, gestandenen NBA-Spieler verstecken kann. Und ja, diese Anpassungsphase ja so ein bisschen ausleben kann, auch dann durchaus mal mit schlechten Leistungen, wie wir es ja übrigens jetzt auch von so gut wie jedem Rookie sehen, also Andrew Wiggins, Jabari Parker, ich weiß nicht, Nerlens Noel, Alfred Payton, also die haben jetzt bisher alle nicht wirklich zu 100% überzeugt, ganz im Gegenteil. Ja, und von daher, so diese Phase wäre Randle wahrscheinlich auch durchlaufen, aber dann hätte ich ihm schon zugetraut oder auch Byron Scott mal zugetraut, dass er dann gegen Ende der Saison wenn die Lakers wirklich das, was eh jeder schon im Vorfeld wusste, nichts mit den Playoffs zu tun haben werden, dass er dann vielleicht die Spielzeit bekommt und dementsprechend dann auch einen Impact hat. Aber ja, langfristig ist ja das, was im Grunde jetzt zählt für Randle und die Lakers. Und da mache ich mir schon Sorgen. Einfach weil, ja, Kobe ist jetzt 2 Jahre noch da. Das heißt, ein Jahr hat Randle ihn auf jeden Fall noch neben sich stehen, wenn er denn fit bleibt. Und ich finde, das kann eine gute Sache sein. Das kann aber auch ein Rookie ein bisschen demotivieren, würde ich jetzt mal sagen, wenn man den Ball nicht oft genug in der Hand hat. Ist jetzt vielleicht, da lehne ich mich jetzt vielleicht auch aus dem Fenster, so weil ich überhaupt nicht in die Psyche von Julius Randle reingucken kann. Noch weiß ich, ob Kobe nicht wirklich dann mal den Ball auch hergeben würde, weil er sagt, okay, der Typ, der ist unsere Zukunft und laut eigener Aussage müsste Randle ja auch ziemlich dumm sein, um das Ganze hier gegen die Wand zu fahren oder seine Karriere an die Wand zu fahren. Ja, und von daher muss man mal gucken. Also erstmal muss der Typ die Verletzungen wegstecken. Ich wünsche ihm da alles Beste für. Und im nächsten Jahr neu angreifen. Vielleicht mit einem besser funktionierenden System. Vielleicht mit irgendeinem System. Besseren Mitspielern. Ich drücke die Daumen. Nächste Frage dann. Bleiben wir bei den Rookies. Bestes Rookie-Debüt? Fragezeichen. Ja, ist wahrscheinlich gemeint, was ich so als das beste Rookie-Debüt wahrgenommen habe. Und da habe ich zwei Namen stehen. Ein Spiel davon habe ich halt live gesehen und habe es irgendwie die Rookie-Leistung am eigenen Leibe erfahren müssen. Ja, das andere habe ich halt ja im Real Life mal kurz, ich habe in einer 15 Minuten Zusammenfassung sogar nur gesehen. Das sind zum einen Marcus Smart in seinem ersten Spiel für die Celtics. 10 Punkte, solide Quoten, hat auch 4 Steals dann gebracht. Also war dieses Defensiv-Line-Up, Pitbull-Line-Up, glaube ich, habe ich mal auf Twitter gelesen. Bradley, Rondo, Smart. Ja, daher, ich glaube, Smart ist echt ein Typ, den ich so ein bisschen unterschätzt habe. Ich glaube, der kann auf jeden Fall eine ziemlich gute Karriere hinlegen. Und ja, zum anderen ist da Doug McDermott, der in seinem ersten Spiel gegen die Knicks direkt mal 12 Punkte und 5 Rebounds aufgelegt hat. Ich habe mich gefreut für Dougie. McBuckets ist ein absolut cooler Typ eigentlich. Und ja, dann kann man ihn nur hoffen, dass Thibodeau ihn nicht auf der Bank schmoren lässt. Und ähnlich wie bei, ja, wie jetzt mit Jimmy Butler dann irgendwie im dritten Jahr auspackt und dann ja, 45 Minuten auf Platte stellt. Fände ich schon cool, wenn Dagi, der ja auch lange am College war, jetzt auch mit entsprechender Einsatzzeit gewürdigt werden würde. Die nächste Frage, ja, geht jetzt um eine Sache, über die ich eigentlich ziemlich die Schnauze voll habe, wenn ich ehrlich sein muss, weil ich lese im Moment so viel über Vertragsverhandlungen und wir stellen ja auch immer die Fragen, was man so von den entsprechenden Vertragsverlängerungen hält und irgendwie denke ich mir jedes Mal so, ja, erinnert mich mehr an eine Grundsatzdiskussion, ob Sportler nicht generell alle überbezahlt sind als alles andere, aber gut, es soll jetzt kein Angriff sein, das ist einfach nur so meine Wahrnehmung und ich bin einfach das Thema so ein Stück weit leid, aber gut, jetzt müssen wir über die Cavs reden. Schneiden sich die Cavs mit Virgils Verlängerung in ihr eigenes Fleisch? Ich weiß nicht, von wem die Frage gekommen ist. Die wurde auf AskFM eingereicht und eine ähnliche Sache habe ich auch auf Facebook gelesen. Habe ich auch noch eine ganz kurze Diskussion irgendwie geführt. Und ich frage mich halt, wieso? Also die Cavs können aufgrund ihrer Cap-Situation einfach keinen wirklich namhaften oder guten Free Agent außerhalb irgendeiner Exception, weiß ich nicht, was die jetzt genutzt haben, was sie noch nutzen können, bei Annual Exception, Mid-Level Exception, Taxpayer Mid-Level Exception, was es da nicht alles gibt, mit einem Minimalvertrag oder irgendetwas. Wen wollen sie denn als Big Man holen, der reboundet, der ein bisschen verteidigt, okay, Rebound muss er nicht unbedingt, aber der halt ein bisschen verteidigt. Ja, und letztendlich doch in der Offensive auch mal für einen Offensiv-Rebound gut ist und einen Garbage Point einfährt. Die haben Varejao im Grunde jetzt 2 Jahre garantiert an sich gebunden. Verdient 20 Millionen, hat dann noch eine irgendwie eine Option auf ein drittes Jahr, wovon nicht alles garantiert ist. Von daher, ich gehe jetzt einfach hin und sag, sind jetzt 2 Jahre 20 Millionen. So, Punkt. So, auf dem offenen Markt, wen sollen sie da bekommen? Klar, sind immer so Namen wie Emeka Okafor jetzt noch irgendwie im Raum gewesen, wo irgendwie keiner weiß, wie fit ist er jetzt. Würde man wahrscheinlich zu einem sehr guten Tarif bekommen, aber wie lange hat der Typ jetzt kein Basketball mehr gespielt? Ein Jahr oder so, weiß ich nicht. Anderthalb. Das ist enorm lange her, glaube ich. Und den jetzt zu diesem Contender Cavs? Ne. Also, sorry, mal davon abgesehen, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt in dieser Saison spielen könnte, spielen wird. Die Cavs müssen im Grunde mit ihren bestehenden Spielern verlängern, weil sie einfach wenig andere Wahl haben. Sie müssen jetzt im Grunde, sie können jetzt Rookie-Verträge noch verlängern, die können versuchen, sich irgendwie noch einen Spieler zu traden. Und da ist so ein Vertrag wie Varejao auch ziemlich wertvoll, weil du kannst einfach mit so einem Vertrag Gehälter ausgleichen. Du kannst zum Beispiel jetzt im nächsten Jahr sagen, hör mal, Varejao hier hat jetzt 2 Jahre 20 Millionen. Die bezahlt ihr dem, oder in anderthalb Jahren, wie auch immer. So, die bezahlt ihr halt dem. Im dritten Jahr könnt ihr den eh absägen und dann ist ja nicht so viel garantiert. Aber um diese Balance herzustellen in einem Trade, sind halt diese 10 Millionen von Varejao ja ziemlich gut. Zum Beispiel für jetzt, ich sag jetzt mal, nur hypothetisch. Ich habe am Anfang der oder bevor die Saison losgegangen ist, irgendwas gelesen von Roy Hibbert Trade. Roy Hibbert verdient, wenn ich mich täusche, um die 15. Also 15 Millionen pro Jahr. Kann man jetzt hingehen und sagen, was wollt ihr, Indiana? Wollt ihr noch Tristan Thompson? Wird eh nicht passieren, ist ja irgendwie LeBrons Camp oder ja, also von seinem Manager irgendwie repräsentiert auch unter anderem. Oder Eric Bledsoe, das stand ja auch irgendwie mal im Raum, was Jalen Rose da reingeworfen hatte. Kann man jetzt sagen, okay, wisst ihr was? Eric Bledsoe und Roy Hibbert verdienen so 15. Wir haben hier einen Anderson Varejao, der kann immer noch produzieren, hat einen kurzen Vertrag, verdient 10 und wir hauen noch irgendwie einen schlechten Erstrundenpick drauf, weil wir eh gut sind und weiß ich nicht, Tristan Thompson oder Dion Waiters. So, und dann hat man die Gehälter ausgeglichen. Alles cool. Und zack, bumm, werden die Cavs auf einmal stärker, obwohl sie eigentlich kein Geld auf den offenen Markt ausgeben können. So, das ist eigentlich eine ganz logische Entscheidung gewesen, würde ich jetzt sagen. Ich bin nicht der größte Cap-Experte. Ich weiß jetzt auch nicht, was meine geschätzten Kollegen von den Go-To-Guys zu meinen Ausführungen sagen würden. Aber für mich ist es einfach folgerichtig, was man da gemacht hat. Weil, was soll man anderes machen? Ist halt so. Also die Cavs müssen jetzt noch mit Love verlängern. Die müssen mit Thompson natürlich, wenn sie wollen, ich würde ihnen ja anraten, verlängern. Und dann wird man relativ, ja, viele Gehaltsausgaben haben, aber gut, das haben die Nets jetzt in den letzten beiden Jahren auch gehabt. Ist ja nicht so, als hätte es das nicht schon mal gegeben, ne? Also, ich sehe da ist alles nicht so schwarz wie manch andere. Ja, ich beurteile Verträge einfach, denke ich mal, auch mit anderen Kontexten oder so, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen blende ich das halt aus, dass ich mich mit der Tatsache abgefunden habe, dass Sportler einfach verdammt gut verdienen und deswegen lass uns, was heißt uns, komme ich mal zur Frage vom Ramazan, der fragt nämlich auch wegen zwei Big Men. Aschik und Davis, 34 Rebounds, 14 Blocks und 40 Punkte gegen die Orlando Magic. Ist das nur der Anfang gewesen oder lag es auch eher an Orlandos Schwächen? Ja, Orlando hat ja da auch noch so einen gewissen Nikola Vucevic auf dem Parkett stehen, der auch wie viel Rebounds an dem Abend geholt hat? 23 oder so? Also gerade bei den Rebounds würde ich sagen, da war die Konkurrenz schon relativ groß unter den Brettern. Ja, und einige Blocks, das war auch einfach ne? Elfrid Payton, Team Payton und so, mein Dude, aber hat bisschen was versucht in der Offensive, ist dann halt auch, ja, dann vorm Korb stehen geblieben, hat gesehen, oh, Davis, alles klar. Hat trotzdem probiert, ja, dann ist natürlich, kam der ein oder andere leichte Block, kam da auch schon zustande dann. Also Ich glaube, Davis hatte an dem Abend 9, Aschik 5. Und ja. Wie gesagt, also Blocks ist natürlich eine Art Sondersituation gewesen, würde ich schon sagen, weil wenn die beiden das, selbst wenn die das, wenn die 10 Blocks pro Spiel halten könnten, dann wäre das ja mindestens 5 zu 5 für jeden und dann würde wahrscheinlich jeder Otto-Normal-Fan und da das wahrscheinlich dann auch zu Recht Defensive Player of the Year schreien und zwar für, ja, im Zweifel für Davis. Aber das wird nicht passieren. Also ich denke, das wird eine Blockparty da geben in New Orleans. Das wird ein verdammt, verdammt starker defensiver Backcourt sein, Frontcourt sein. Ich bin da auch ziemlich begeistert von und angetan, muss ich wirklich sagen. Aber ja, bei den Blocks würde ich eher sagen, muss enorm runtergehen, weil sonst, das wäre sonst überragend und wären, ja, Davis NCAA-Werte, die er dann in die NBA bringen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, unter keinen Umständen. Ja, und die 40 Punkte, die sind ja auch durchaus eine Sache, wo ich glaube, die sehen wir noch öfters in der Saison, weil Davis ist jetzt durchaus in der Position, öfters mal die 30 auszupacken oder sich in die Nähe der 30 zu begeben. Ist auf jeden Fall jemand, würde ich zumindest sagen, der in dieser Saison mehr als 20 Punkte pro Spiel averagen wird. Und ja, Aschik ist halt dafür bekannt, dass er unterm Korb dann die Dinger dann reinmacht, diese Garbage Points. Also wenn nichts mehr geht, dann irgendwie angespielt dann noch wird im Low Post und Offensiv-Rebound pflückt und den dann verwertet. Also das passt schon. Also ich glaube so, Davis und Aschi könnten wirklich am Ende der Saison mehr als 30 Punkte gemeinsam auflegen. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Nummer auf jeden Fall für den Frontcourt, der ja auch defensiv so beschlagen ist. Und bei den Rebounds ja 34 ist auch krass, wobei ich da auch sagen muss, im Grunde könnten die beide zweistellig auflegen. Also irgendwas um die 20. Muss man relativieren, alles die Zahlen, die diese da im ersten Spiel aufgelegt haben. Aber ich glaube, wir werden noch öfter in der Saison richtig, richtig Spaß mit diesen beiden haben, weil generell mit den Pelicans, Tyreke Evans ja gestern auch irgendwie mal kurze Zeit auf starken Triple-Double-Kurs gewesen. Passt. Also an der individuellen Klasse mangelt es nicht. Jetzt muss nur noch Fitness stimmen und ja, Eric Gordon muss mal irgendwie den Kopf aus dem Sand ziehen. Dann geht da vielleicht was in New Orleans. Der Ramazan hat aber noch eine Frage. Was, beziehungsweise wer hat euch in den letzten Spieltagen überrascht? Da kann ich ja jetzt sehr subjektiv antworten, ohne dass mir da jemand widerspricht. Da bin ich ziemlich dankbar für, weil gestern hatte ich wirklich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und das war halt Kevin Garnett, der in der letzten Saison ein absoluter Schatten seiner selbst gewesen ist. Der ja auch, ja, weiß ich nicht, hätte spielen können oder nicht hätte spielen können. Wir wissen es ja nicht. Unter Jason Kidd, mal davon abgesehen, dass er ja auch lange mit einer Rückenverletzung ausgefallen ist, aber wirklich sehr limitierte Minuten gehabt hat. Ich kann mich erinnern, ich habe im letzten Jahr haben wir so eine nach ein Saisondrittel, glaube ich, so eine Tops- und Flops-Liste aufgestellt. Ich damals noch mit dem Sebastian von NBA Inside. Und da war Garnett eigentlich so mein Hauptziel bei dieser Rant, weil er da irgendwie, weiß ich nicht, 30% oder so aus dem Feld nur geworfen hat. 6 Punkte, 7 Rebounds oder irgendwie sowas. Ja, und gestern einfach wirklich 18 Punkte, 14 Rebounds, das waren beides Höchstwerte im Netztrikot. Auch im ersten Spiel sah er lange nicht mehr wie dieser Schlafwandler aus der letzten Saison aus. Also hat im Sommer wahrscheinlich nochmal enorm irgendwie an seiner Fitness gearbeitet. Ich ziehe da wirklich meinen Hut vor, weil wenn man mal die Offseason verfolgt hat, also er hat ja auch selbst nicht wirklich von Anfang an gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall weiter, wobei natürlich jeder davon ausgegangen ist, weil er 12 Millionen pro Jahr noch verdient oder in diesem Jahr. Aber er hat sich da halt auch nicht wirklich ja, direkt so bekannt, hat einfach nur die Klappe gehalten, hat sich absolut professionell auf die Saison vorbereitet und wurde dann gestern auch belohnt. Also hat auch in der Defensive einen enorm guten Einfluss. Wirklich, also Plumlee war jetzt in den ersten beiden Spielen nicht wirklich so das defensive Upgrade in Anführungsstrichen, das man ihm immer unterstellen will, wenn es im Vergleich Plumlee gegen Lopez geht. Und KG, der ist einfach wirklich, also mal davon abgesehen, dass er schon viele Millionen oder ein paar Millionen verdient hätte als dieser Mentor für junge Bigs, als dieser Locker-Room-Guy. Aber das, was sportlich, hat er mich gestern wirklich auch ein Stück weit aus den Socken gehauen. Ich glaube, der hatte dann noch zwei Assists, einen Block und ja. KG, Big Ticket gestern. Fand ich geil. Hat mich überrascht. Ja, von einem ehemaligen Celtic zu einem, ja, oder zu dem Aushängeschild der aktuellen Celtics. Wie überrascht wart ihr, dass Rondo doch zur Saisoneröffnung fit war? Ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil wenn man mal hört, oh, Handbruch, dann denkt man, oh verdammt, der Typ, dessen Hände sind ja sein Kapital ein Stück weit, das könnte recht lange dauern. Und das war ja auch so prognostiziert, aber da muss man jetzt auch immer wirklich sagen, also ich bin selbst jemand, der überhaupt kein Interesse irgendwie an der menschlichen Anatomie hat, an, weiß ich nicht, Medizin oder an was da im Körper kaputt ist. Also da habe ich wirklich nicht so den Drive dazu, mich da irgendwie fortzubilden, muss ich echt sagen. Aber was ich jetzt bei Handbrüchen auf jeden Fall ja, nicht gelernt habe, aber was ich in Zukunft öfter berücksichtigen würde, ist dann, was ist jetzt wirklich in der Hand gebrochen? Ist vielleicht sogar nur ein Finger irgendwie gebrochen, den man dann irgendwie tapen kann und direkt am nächsten Tag wieder auf der Platte stehen kann. Ist es die Wurfhand? Ist es die andere Hand? Ja, und von daher. Ich war persönlich überrascht. Ich werde es aber in Zukunft versuchen, nicht mehr zu sein, gerade wenn es um Handbrüche geht, weil ja, ich glaube, einige Sachen sind wirklich dann halb so wild. Und ich glaube, wenn ein Spieler wirklich irgendwas in der Hand gebrochen hat und sein Team braucht ihn im Game 7, ich kann mir vorstellen, dass er dann, oder ich weiß nicht, ob es medizinisch möglich ist, aber dann möchte ich mal gucken, ob es da auch vielleicht in der Historie so Fälle gegeben hat, wo man direkt wiedergekommen ist. Das werde ich mal beobachten. Aber ich war trotzdem, muss ich sagen, recht überrascht. Und ehrlich gesagt war es auch nicht gut für meine Nets, dass Rondo gespielt hat. Auch nochmal Respekt von hier aus. Ich bin ja auch nicht immer freundlich zu Rondo, aber war gut. Kann Detroit das Problem von Monroe noch anständig während der Saison lösen? Monroe, ja. Ich, ganz ehrlich, Detroit, ich weiß auch, wir haben zwei, drei richtig passionierte Pistons-Fans auf unserer Seite. Na, Detroit Bad Boys, so Jalen Rose ist jemand, dessen Podcast ich beinahe wöchentlich höre, ja, je nachdem, ob sie Zeit zulässt. Ich habe, also Big Ben Wallace, ne, auch noch, also ich habe schon irgendwie ein paar positive Sachen, die ich mit Detroit auf jeden Fall assoziiere, aber ich glaube, im Moment assoziiere ich überhaupt nichts Positives mit Detroit, weil Stan Van Gundy, klar, aber der ist ja jetzt erst gerade da. Also diese ganze Problematik, auch dass Josh Smith immer noch, natürlich nicht mehr so oft, aber immer noch rausgeht und den Dreier versucht, aus der Midrange abdrückt. Und selbst wenn er da mal wirklich den Zug zum Korb hat oder seine Athletik ausnutzt, dann sah das gestern zumindest auch mal so aus. Also wahnsinnig schlecht, wenn man das mal mit den Atlanta-Zeiten auch verletzt, wo er vergleicht, wo er auch nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen ist, aber boah, also ich meine, der Frontcourt, ganz ehrlich, der ist eine riesige Baustelle. Und was mir aber gut gefallen hat, muss ich echt sagen, also wenn Monroe so diese, ich sag jetzt mal, Sixth-Man-Rolle hat, wo er gegen die ja, zweite Einheit da des Gegners auf dem Parkett steht, nicht in die Mitteldistanz gedrückt wird, weil er neben Drummond oder zwischen Drummond und Smith spielen muss, sondern wirklich im Low Post agieren kann, wo er wirklich ein grundsolider Spieler ist. Ja, defensiv ist es dann für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen angenehmer, wenn man halt nicht in Brook Lopez, in DeMarcus Cousins, in Marc Gasol, Dwight Howard auf 30 Minuten verteidigen muss. Also ich halte immer noch nicht allzu viel von Monroe. Ich sehe in seiner Entwicklung durchaus eine gewisse Stagnation. Und von daher, so von der Bank kann er wirklich produzieren. Und ich würde da mich auch sehr, sehr stark für machen, dass er wirklich dann auch als Center ja, auf dem Parkett steht und nicht irgendwie neben Drummond spielt, weil das passt einfach meiner Meinung nach nicht. Die Stärken der beiden passen, ergänzen sich nicht so, dass man sagen kann, alles klar, da ist was Gutes. Aber die Pistons müssen natürlich auch zusehen, dass sie dann jetzt irgendwann tätig werden, weil das, was ich gestern auch gesehen habe gegen die Nets, klar sieht man da Ansätze, klar ist da auch mal was Gutes dabei, aber da muss noch eine Menge sich tun. Ich glaube, jetzt ist auch Brandon Jennings nicht mehr über jeden Zweifel erhaben. Jetzt hat er auch ein bisschen Druck bekommen durch DJ Augustin, der mir durchaus gut gefällt. Ja, also muss man mal gucken, ob nicht vielleicht mal ein Brandon Jennings, ein Greg Monroe noch irgendwie angeboten werden. Ja, muss man mal gucken. Also ich glaube, Stan the Man wird da bis Weihnachten noch ein bisschen den Laden aufräumen, ohne dass ich da jetzt irgendjemand zu nahe treten will, aber ich glaube schon, dass Monroe noch irgendwo anders unterkommt. Der muss natürlich dann, ne, der hat, glaube ich, auch ein Vetorecht oder eine, also er kann durchaus Nein sagen, wenn er zu einem Verein getradet werden will, worauf er überhaupt keinen Bock hat, aber ich glaube, am allerwenigsten hat er eigentlich Bock mit seinem, ja, mit dem Anspruch, den er an sich selbst hat, dauerhaft von der Bank zu kommen. Und das schadet ja auch letztendlich seinem Marktwert, wenn es in der nächsten Saison dann in die Unrestricted Free Agency geht. Und vielleicht klappt es ja mit den Wizards. Ich weiß nicht, wie viel da in der letzten Saison dran gewesen ist. Ich fände es auch ein bisschen beschränkt zu sagen, alles klar, der Junge, der hat ja an der Georgetown University gespielt. Den wollen wir haben als Local Hero. Ich glaube, das brauchen die Wizards gar nicht. Die haben da jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen genug Support auch jetzt aus DC, und von daher, ich bin da gespannt, was mit Monroe passiert. Ich bin auch mal gespannt, ob er sich nicht vielleicht sogar ein bisschen verzockt hat, weil ich sehe in ihm einfach auf keinen Fall einen Max-Player, und ich sehe in ihm auch gar nicht einen Spieler, der, weiß ich nicht, plus 50 Millionen in 4 Jahren verdienen sollte. Bin ich ganz ehrlich. Also, ja, müssen wir mal gucken. Ja, der Gianluca hatte dann noch eine Frage. Mit Jahlil Okafor, Karl Towns, Thonmaker stehen gleich drei talentierte Bigs in den nächsten Jahren in den Startlöchern. Zudem finden sich mit Embiid, Noel und Davis drei Riesentalente in der NBA. Werden die Power Forwards und Center wieder eine Macht, oder scheitert es an der Philosophie der Coaches, also an dieser aktuellen? Ich denke mal, er ist ja auch Heat-Fan, das weiß ich. Vielleicht auch diese aktuelle Philosophie, dieses schon in Richtung Small Ball, positionslosen Basketball, Guard-lastig. Also das war viel mit, ja, viel aus dem Backcourt jetzt auch gemacht wird. Hier siehe Phoenix zum Beispiel, Golden State auch ein Stück weit. Und ich sag mal so, also ich will jetzt gar nicht so auf irgendwelche Systeme eingehen und Zusammenhänge herstellen, weil sonst sitzen wir noch morgen hier, und eigentlich wollte ich gleich noch das Spiel Kings gegen Clippers gucken. Von daher, ich glaube einfach, ist ein Spieler gut und kann ein Spieler einen Impact haben, ist ein Coach oder sollte ein Coach durchaus in der Lage sein, diese Stärken zu akzentuieren und ja, der von ihnen trainierten Mannschaft da letztendlich ja, erfolgsbringend irgendwie ein System maßzuschneidern. Das sieht man jetzt auch in New Orleans. Also ich meine, Davis kriegt enorm viele Spielanteile, obwohl mit dem Tyreke Evans, mit Jrue Holiday, ja, und Eric Gordon, gut, ne? Also es sind auch durchaus noch Leute da, die Basketball spielen können. Memphis, ähnliches Spiel, wo man wirklich weiß, okay, die Spieler mit dem meisten Impact, zumindest in der Offensive. Jetzt müssen wir mal bei Mike Conley noch gucken, ob das letztes Jahr nicht so eine Eintagsfliege gewesen ist, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Aber ja, also es ist einfach dann eine Philosophie drumherum aufzubauen, weil man muss ja einfach mit dem arbeiten, was man hat. Ich glaube, wenn Eric Spoelstra jetzt auch einen fitten Embiid oder einen Anthony Davis oder sonst wen via Trade bekommt, und man hat jetzt dann Chris Bosh und einen Anthony Davis irgendwie in der Mannschaft, dann bin ich mir auch sicher, dass man klar noch irgendwie ein bisschen unorthodox spielen wird, weil er ist ja durchaus ein Fuchs, muss man ja ganz klar sagen. Aber ob Vierer und Fünfer wieder zur Macht werden. Also für mich sind sie das. Also ich bin generell immer Freund von Big Man und ich weiß deren Spiele auch noch durchaus wertzuschätzen und von daher, ich glaube, das passt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube wirklich, das passt. So, der Rest der heutigen Sendung, sage ich jetzt mal, Sendung, des heutigen Podcasts, gehört dann dem Marcel, der drei Fragen geschickt hat und ja, die sind eigentlich auch relativ schnell zu beantworten, alle. Von daher wird es heute ein etwas kürzerer Podcast, was ja auch normal ist, da ja nur ja, mein monotones Geschwafel hier aufgenommen wird und nicht noch eine zweite Meinung eingeholt, leider. Aber ja, wird Dirk Allstar. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier so, ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber ich schwank immer so. Also ich habe jetzt erstmal hier stehen, dass es natürlich irgendwo schwierig ist. Generell ist es für Dirk schwierig, weil er halt, ja, er ist zwar MVP, er ist zwar mehrfacher All-Star, aber es ist immer nicht wirklich einfach als europäischer, weiß ich nicht, weißer Spieler aus jetzt auch nicht einer, also nichts gegen die Mavs-Fans, aber ich glaube halt in Los Angeles lassen sich halt noch ein paar mehr Stimmen mobilisieren oder in Golden State, wenn die mal wieder so eine geschickte All-Star-Kampagne wie letztes Jahr mit Steph Curry haben, dann glaube ich halt schon, dass es irgendwie, dass er enorm gute Zahlen auflegen kann, was er ja auch letztes Jahr getan hat, und trotzdem nicht den auf Anhieb den Sprung zumindest von den Fans ins All-Star-Team halt schaffen würde. Was man jetzt davon halten will, kann ja jeder selbst für sich beantworten. Ich finde es ja immer wahnsinnig, dass da irgendwelche Leute wirklich Kobe Bryant letztes Jahr, glaube ich, reingewählt haben, obwohl er nicht gespielt hat. Jeremy Lin eigentlich, glaube ich, jetzt seitdem diese Linsanity war, Jahr für Jahr ganz knapp irgendwie den Sprung nur verpasst hat ins All-Star-Team. Ja, also ich meine, Dirk wird wahrscheinlich von den Coaches reingewählt, also dann nachnominiert. Nee, nicht nachnominiert, also reingewählt von den Coaches halt in diese Second Unit, wenn man so will. Weil ich glaube, dass Dirk immer noch ein besserer Big ist als LaMarcus Aldridge zum Beispiel. Ich mag Aldridge total, aber ich glaube einfach, dass er mit seinem Spiel. Und klar holt er vielleicht auch ein bisschen mehr Rebounds und so, aber Dirk ist wirklich noch ein Spieler, dem ich einen höheren Impact bescheinigen möchte als LaMarcus Aldridge. Ich weiß nicht, ob mir da Leute jetzt widersprechen würden, aber der Meinung bin ich jetzt einfach mal spontan und das spricht schon mal für ihn. Und Kevin Love hat die Western Conference verlassen. Kevin Love war eigentlich jemand, der aufgrund seiner NBA 2K-Nummern, die er da in echt dann auch auflegen konnte, wirklich ein, ja, wahrscheinlich auf Jahre hinweg jetzt ein Abo All-Star gewesen ist, auch direkt von den Fans rein und dementsprechend hat man da wirklich einen ganz, ganz krassen, ja, einen ganz krassen, talentierten und beliebten Big Man, der jetzt in der Eastern Conference gelandet ist und ansonsten waren, glaube ich, letztes Jahr noch so Leute wie Dwight Howard im Frontcourt gesetzt. Blake Griffin natürlich, der wird bei jedem All-Star, in jedem All-Star-Team jetzt in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich stehen, solange er sich nicht verletzt. Aber Anthony Davis muss halt rein. Das ist jetzt, also Anthony Davis ist jetzt in der NBA-Elite meiner Meinung nach angekommen, auch wenn es nach ein paar Spielen halt früh ist, so eine Aussage zu tätigen. Aber das sage ich ja schon seit Ende letzter Saison, seit jetzt der Offseason, wo ich ihn ein paar Mal gesehen habe, seit der WM. Und ja, wie gesagt, AD ist jetzt jemand, der da wahrscheinlich mit Howard und Griffin sich so die Starterposition teilen wird. Aber dann, also Dirk, die Coaches wissen das ja jetzt auch wahrscheinlich, dass Dirk so wahrscheinlich 1 Jahr, 2 Jahre, bestenfalls 3 Jahre noch die Nummern auflegt, die er auflegt und ich denke, dass man ihn, ähnlich auch wie in Joe Johnson letzte Saison, selbst wenn es mal nicht so läuft, durchaus nochmal eine Nominierung gönnt, so für sein Lebenswerk, in Anführungsstrichen. Ja, also von daher passt schon. Dirk wird All-Star, da bin ich mir fast sicher, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Ja, zweite Frage von Marcel. Passt Ariza besser zu den Rockets als Parsons? Ja. Schon. Also, ich würde sagen, Stand jetzt ist Ariza eher ein Spieler, der in das Anforderungsprofil der Rockets passt als Parsons, weil Parsons ist jetzt in der Verteidigung, ja, es ist immer schwierig, da jetzt ein richtiges Wort für zu finden. Ich weiß nicht, ob solide zu gut klingt, ob durchschnittlich dann wieder zu schlecht konnotiert ist. Ich sage jetzt einfach mal, er ist halt ein schwächerer Verteidiger als Ariza. Durchaus, auch wenn Ariza in der letzten Saison mich nicht von den Socken gehauen hat mit seiner Defense. Ah klar, wir kennen alle oder viele kennen diesen Begriff Morey Ball, das heißt Dreier, Punkte am Korb, Korbleger, Dunks, was auch immer. Und das verkörpert ja Ariza wie kaum ein anderer und natürlich Verteidigung, ne? Das muss ja sowieso dabei sein. Aber das verkörpert ja eine Ariza viel, viel besser noch als ein Parsons, meiner Meinung nach. Weil Ariza ist wirklich so einer, stell dich in deine Ecke, in deinem Sweet Spot, den du dir da in Washington angelacht hast, mach weiter deine 40% von der Dreierlinie, verteidige das Perimeter, entlaste da vor allen Dingen James Harden, der eine enorme Offensivlast halt zu tragen hat und in der Defensive auch einfach, ja, keinen Bock hat. Das ist einfach so, kann man halten von, was man will, aber es ist schon offensichtlich, dass James Harden viel besser verteidigen könnte, als er es tut. Wobei das auch nicht alles schlecht ist, oder schlecht, ne, so schlecht ist, wie es gemacht wird. Egal. Also Ariza, meiner Meinung nach, passt besser und vor allen Dingen hat ein viel in diesem Jahr ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für die Rockets. So. Also ich sage nicht, dass Arizas Marktwert, der ist wahrscheinlich niedriger als Parsons, einfach weil Parsons jünger ist, weil Parsons vielseitiger ist. Aber Ariza, Houston, das war eine Sache, die absolut Sinn gemacht hat und mit Berücksichtigung, dass man halt Chris Bosh nicht bekommen hat, ja, folgerichtige Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, wir sind kein Contender, aber wir wollen trotzdem weit oben mitspielen, wir wollen gucken, wie wir mit unserem System fahren und in dieses System passt Ariza meiner Meinung nach ein Stück weit besser rein, ja. So, und dann die letzte Frage, natürlich auch wieder vom Marcel. Was sind für euch die positiven als auch negativen Überraschungen Spieler oder Teams in der noch jungen Saison? Positiv habe ich mich ja eben schon zu Kevin Garnett geäußert. Team, von daher Team. Team ist jetzt eine Sache, vielleicht sind das noch die Nachwehen von gestern Nacht, aber ich bin enorm geflasht, dass die Warriors ihre, ja, diese Philosophie, die sie unter Mark Jackson gelernt haben, in der Defensive gefühlt sogar noch ausgebaut haben, irgendwie. Muss man jetzt auch wieder gucken, ob das jetzt der erste Eindruck ist, der mich so ein bisschen trübt, weil es ja gestern auch gegen die Lakers ging, was auch, aber tendenziell sich nicht verschlechtert haben in der Defensive und einfach offensiv, dass das Ding einfach noch ein bisschen geschmierter aussieht und einfach. Die Warriors machen enorm Bock. Also ich gucke mir die Warriors richtig gerne an beiden Enden des Feldes. Die Splash Brothers, die für mich der beste Starting Backcourt in der NBA, habe ich auch schon mal gesagt. Und ich hatte so die Befürchtung, dass nach diesem Coaching-Wechsel von diesem Players-Coach Mark Jackson auf ja, Steve Kerr, den ich im Grunde nie so wirklich einschätzen konnte, dass es da vielleicht so Sachen geben könnte, wo einer sagt, ah, Mark Jackson fand ich schon besser. Das ist hier, der will auch ein neues System machen, bla bla bla, finden wir nicht gut. Das ist anscheinend überhaupt nicht der Fall. Und von daher, bei den Warriors müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ist ja noch ziemlich früh in der Saison, aber die haben es mir angetan. Ihr ohnehin schon recht attraktives Basketballspiel jetzt nochmal ja, aufs nächste Level irgendwie gehievt, würde ich sagen. Und macht ziemlich Bock und negativ auch hier wieder, ich möchte jetzt nicht wirklich einen Spieler nennen, so weil dieses Sample Size ist einfach ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach, was jetzt vielleicht auch auf Teams zutrifft, aber auch wieder ein Nachweh von gestern Nacht und ja, auch schon ein paar Tage davor, also die Detroit Pistons. Wie gesagt, passt nicht wirklich zusammen da. Jetzt war es gestern auch noch so, dass ich ja gesagt habe, oh, so die Nets ohne Brook Lopez, der ja auch nicht viele Rebounds holt, aber unter den Brettern halt enorm gute Arbeit leistet. Mit einem Plumlee, mit einem Jordan, der ja vorher, glaube ich, auf Jamaica gespielt hat. Um Gottes Willen, also wie soll das werden, wenn Andre Drummond und Greg Monroe und Josh Smith dann zu Hause auch noch uns empfangen oder die Nets empfangen? Davon habe ich weiß gar nicht, wie die Rebound-Statistiken ausgefallen sind. Ich habe aber zumindest im letzten Viertel war es einfach auch katastrophal. Da war keine Gegenwehr. Die Pistons haben 1 von 12 getroffen, auch obwohl die Defensive der Nets wirklich nicht gut ist. Also nicht auf einem wirklich hohen Niveau, meiner Meinung nach. Und viel mehr Rebounds haben die Nets auch dann in dieser Situation geholt. Die hatten mehr Second Chance Points, zumindest im dritten Viertel. Ich kenne die finalen Statistiken jetzt gar nicht, aber das sind einfach so Sachen. Also das lief meiner Meinung nach im letzten Jahr dann eher tendenziell besser. Also wo ich denke, oder wo ich für mich sagen würde, da waren die Pistons vielleicht ein Stück weit unangenehmer. Aber wie gesagt, Stan Van Gundy braucht Zeit. Stan Van Gundy hat den ganzen Scherbenhaufen da übernommen und ein paar Monate dauert das noch, aber einfach jetzt Stand heute, um mich mal festzulegen, die Pistons, weil ich denen vor allen Dingen auch ein Stück weit zumindest zugetraut habe, dass sie so in die Nähe von 50% Siegesquote kommen, wirklich so ja okay, so eher 40%, also ne, irgendwie so eine Saison mit 35, 36, 37 Siegen oder so, also und davon sind sie jetzt halt echt weit weg, zumal die Nets echt auch nicht gut in die Saison gekommen sind und ja, Detroit, klar kann man die Lakers jetzt auch nennen, 0-4 das erste Mal seit, ich glaube, 57 war das, als die Franchise umgezogen ist und aber das wäre mir zu einfach auch irgendwie und ich will da nicht noch weiter auf diese stolze Franchise irgendwie drauf rumhaken. Ich glaube, die haben genug zu knabbern oder da an der Situation zu knabbern und deren Gegner waren auch einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber als das der Pistons. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das soweit. Jetzt habe ich fast eine Stunde gelabert, so lange wollte ich eigentlich gar nicht labern, aber gut, wie gesagt, morgigen Montag kommt ein Text, der sich mit den Utah Jazz auseinandersetzt, also um diese drei Youngster, die jetzt da alle für die nächsten 3 Jahre zusammenspielen, also Favors, Hayward und Burks. Da kommt etwas auch so ein bisschen ja, die Vertragssituation beleuchten und was gut war, was nicht so gut war, etc. Das kommt morgen. Und ja, Podcast, wir sammeln Themen und so, das passt alles, die kommen einmal pro Woche auf jeden Fall und zur Not setze ich mich hier wieder hin und mache das alleine, was aber hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird. Ja, ich würde sagen, stay tuned oder bleibt am Ball und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Kommt auf jeden Fall gleich, falls ihr das noch vor dem Spiel hört, zu uns auf dem Blog. Diskutiert ein bisschen mit, chattet dann mit uns und anderen Usern über das Spiel Clippers gegen Kings. Macht auf jeden Fall richtig Bock. So die erste Woche war richtig cool, über die NBA mal wieder zu berichten, über das Tagesgeschehen zu berichten. Die Resonanzen sind fantastisch. Ich habe Bock auf dieses starke Bündnis, sage ich jetzt mal. Auch hier nochmal schönen Gruß an NBA News Deutschland, GoToGuys, Sideline Watch, NBA Insight. Alles cool. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. You know what's clutch?